Al Moment RTL. RTL, Background am Gespräch. Und da tun wir bald 4 Minuten ab 12 Zeit für unseren Background am Gespräch. Der wird heute präsentiert vom Franz Sauner, aber hier am Studio ist unser Vizepremier und Außenminister, der Xavier Bettel. Guten Mittag, Herr Bettel. Schönen guten Mittag, Herr Aulner. Ich resümieren, ich probieren, die lässt dich ganz graf zu resümieren. Du hast auch mit Trump, Tränen der EU an der Ukraine, direkt reiche Russland an dem Putin Tand. Du hast auch wollen sich auf ihre Rival China konzentrieren, transatlantische Allianz, du hast Schutzschild für Europa als kompletter vorgestellt. Du hast auch Delen dann aber auch nicht mit Wallere von der EU, die Liberaldemokratie, nur Modell von der letzten Jahrzehnten als Ora vorgestellt und nur Musk wird auch den Bannen einen Hitlergruß gemacht. Herr Vizepremier und Außenminister, Herr Bannen, hängt ein Auer. Wegen Auer Zeit liest ihr da? 4:45. Also dann noch für die EU und die Ukraine, 4:45, weil du nun als ein Neuer und die EU steht allein. Du, an der Mischung gesagt, du sollst probieren. Das ist am Anfang so, wie die Situation ist, weil das ist immer schwer, kann ich festzulegen. Und zu so eine wegenaute Analyse von der Situation ist. Wir wussten nur, dass demokratische Wahl, ob der denkt, passt oder nicht, vom Herrn Trump, dass ganz viel Imprävisibilität gekommen ist. An dem nur, also am Moment, dass 5:12, kann aber nicht an 2 Stunden 1 Minute 24 sein. Das heißt, die Imprävisibilität, dass das wird die nächste, auf jeden Fall die letzte Woche, dann noch die nächsten 4 Jahre, wird die Relationen mit der EU, mit Amerika und eben noch Amerika mit dem Rest von der Welt eben können qualifizieren. Und da, wenn wir so probieren, dass das richtig tut, weil sich können festlegen, so wie es weitergeht, was nur auf der Agenda steht, kann ich auch mein besten Willen nicht sagen. Mit der Deal also, aber auch die Meinung, dass eine neue Weltordnung am Gang ist, sich rauszuschälen. Also das, was man kann tun, seit den 80 also seit über 80 Jahren, das ist eine Relation mit Amerika, wo du darum gegangen hast, zu Summe für Sicherheit an der Welt zu suchen, wo wir zusammen mit der NATO geguckt haben, gemeinsam Werte zur Solidarität eben zum Ausdruck zu bringen, die stehen auf der Kippe. Das steht fest. Das haut es das, den Aki, ich will keinem Angst mehr, mit den Aki von Frieden, von Volonté von Frieden überall, aber auch den Aki am Anfang mich schwer gehen, dass das kein Aki mehr, dass ich will nicht so, dass ein Dut da ist, wir werden alles machen, wie das weiter Frieden. Das wird erst so, wie ich groß gesehen, an der Chance, ja, dann Europa am Frieden können groß zu gehen, auch das, was die nächste Generationen wollen haben, mehr Imprävisibilität als du an den Achs, am Moment von Russland, Amerika, möchte nicht nur mir, sondern möchte ganz, ganz viele Leute, sondern vor allem in Ukraine, sondern es geht auch um hier Zukunft, aber auch den anderen Leuten. Und wir müssen fertig bringen, dass die Amerikaner an nächste Partner sind, mit dem wir die Relation abgebaut hat. Und ich glaube kaum, dass, also das geht eine schwere Diskussion, ne? Dass wir an einem Sturz, da gehen doch einst schwere Diskussionen, da guckt die Mediation zu machen oder die Schädung. Und ich hoffe, dass die Schädung hier nicht könnt mit gehen schwer 4 Jahre, das steht fest. Für Leute zu sagen, für alles, das geht alles direkt gelesen, da gehen doch zu Schulen geschult, für zu sagen, da muss man andere machen, mit Amerika gucken, wie mich stärker, also wie mich stärker sind, sie mich stärker sind, oder es geht ja noch schon, für zu Leute zu gucken, komm, wir gucken, wie wir können, aber gemeinsam am anderen Fand, für sie nicht zurück uneis zu ziehen, dass die anderen Schüler, da muss man eben als Einigen, vor allem als Europa, Einigen zu 27, für doch gemeinsame Positionen zu haben, wird auch keiner Kie aus. Das ist eine Evolution, die schleichen, dass das nicht wie wenn ein neuer so mal militärischen Moment direkt gewischt wird. Wir schwätzen ganz Stunden, ich werde am Moment am Gang, als mich kommen wir eben auf einzelne Punkte. Das ist nicht schleichen, Herr Aulner, sorry. Das ist brutal. Schleichen, das ist ja, wenn ich los, man verschiedene Sachen kann. Das ist ungebannt, natürlich, also nein, Mensch. Das ist brutal, das ist eine Brutalität von Propos, wo dann der Banker gesagt hat, Herr Zelensky wie ein Diktator, wo Banker gesagt hat. Und am Anfang wird ihn, so wie den Trump auch kennt von den 4 Jahren, als ein Transaktionellen, hin wird gesagt, ich hätte gerne Mineralien, hat Zelensky gesagt, Christgang, dass nach Trump der Zelensky ein Diktator und will nicht mehr mit ihm arbeiten. Und das ist eben die Brutalität, die man viel darunter nicht kann. hun auch die echt verier vom ja, den Premier Luc Frieden so do so, also zo so net op all Message direkt unbedingt reagieren mir einer staatser Regierungschaft an der EU dat na ferm verurteilt wei du de Zelensky vernannt gouf verstand ich kann ihn immer verurteilen van der engen Folleg werd global 3 Joer aggressiert gött an attackiert gët Bank hat Geschicht will frisch schreiben kann der net akzeptieren dass Banker gesucht gett wie van Russen he topfer wären ja. Geschicht frisch geschrieben an de wisst aber wei equilibriert min Position aus das ich wirklich immer geguckt hun du wie ihr Kind eng Brick bauen ist für Frieden zu kriegen, mehr Frieden zu kriegen, indem die Geschichte frisch schreibt, das geht nicht, dass Menschen nicht macht. Ja, also das, was den Diktator blankt, was das Argument von Trump ist, dass keine Wahlen mehr an der Ukraine. Mit die Ukraine, ja. Die Ukraine, die Ukraine, dass die erste sagt, die Ukraine, und zweitens, das für, da ist Diktator ist falsch. Mehr für zu mengen, die Ukrainer wären Autor von einem Krieg. Und sie wären nicht Opfer. Die Geschichte kann ich nicht frisch schreiben. Kann ich auch nicht nur Banker so in der Zweiten Weltkrieg für einen deutschen Opfer geben von den anderen, die ihren. Also, ey, das geht nicht. Wir können die Geschichte nicht frisch schreiben. Hier ist ein, der angefangen hat, mit einem Krieg, der das Russland, der das der Wladimir Putin, den hat für einen, mehr wie drei Jahre mit einem größeren Krieg, für die Krimi, mit einem größeren Krieg angefangen hat. Und das ist die Responsabilität. Allo zu mengen, die Responsabilität wird gedeelt oder die Russen werden am Anfang an der Unschuld und werden all die anderen Schuld, ist falsch. Es sind selbstverständlich auch Situationen gewesen, wo man die Russen gedreckt haben. Da muss ich noch an unsere Geschichte gucken, an der Vergangenheit, wo wir eben die Russen nicht über Bord geholt haben und die Russen gedreckt haben. Mit Reaktionen von den Russen, die Krieg ist russisch und das sonst von keinem. Ja, denn Trump teilt ja am Anfang die russische Version auch von den Fans, also die teilweise verdrehen. Das sind aber auch Leute auch hier im Land, dann überall in der EU, die auch eben gerade so Verständnis dann haben für die Aggression von Russland mit Argumenten. Also es sind auch noch Leute, die meinen Planet wie platt. Ja, und das NATO aber trotzdem Russland nicht gedreckt hat, die nämlich Leute vergessen dann zum Beispiel zu sagen, dass die Ukraine im Fall von der Sowjetunion 92 Akkord mit Russland gemacht für die Atomwaffen zurückzugehen. Den habe ich auch gesehen, den Außenminister hat man den Matbruch bei einer letzten Reunion. Mhm. Hat man den Matbruch für zu sagen, hey, wer das die paar Bayern noch fährt. Ich wiederhole, hey, es sind selbstverständlich müde, die Russen haben uns gesagt, NATO passt dabei nur beschlenner ab, mit keine Provokation. Da ist am Ende nicht genug vielleicht Dialog gewesen, der das eng sagt, wir wollen immer nicht hechen, dass die Länder können freilich Ideen was machen. Das ist ja auch nicht, wie wir nur Deutschen nach Frankreich geben, die Ideen, was gut für Lützburg wäre. Und die geben die Ideen, was als Zukunft, wie die als Zukunft so leistet. Ein Land als selbstständig muss noch können sich Decisionen holen. Hier ist ein Krieg provoziert gehen von den Russen. Krieg als ich finde, ich hatte, wie ich Gespräche hatte, ja, ich könnte ja auch mehr Kulpa machen, nur weil ich Gespräche mit Herrn Putin hatte. Nein, ich hatte für ein bisschen mehr wie Mann, wie 3 Jahre, hatte ich Gespräche mit Herrn Putin und mit Herrn Zelensky, weil ich in der Zelensky-Gangstand und von Herrn Putin und von ich geguckt habe, wo ich könnte gemeinsam vielleicht noch konstruktive Punkte sicher gehen und du kannst Butcher und wünschst den Kontakt abgehen. Aber die Volontät vom Herrn Putin, wo eben nicht für Frieden zu kriegen, ja. nicht gemeint, die gibt Ukraine an 2D platt machen, nicht nur gesehen, dass das nicht gegangen ist, und nicht am Anfang nicht Fehler gemacht, und eben anzusehen. Natürlich, ich hatte mir Telefon gesagt, so, die Krieg aufhängen, das ist einfach, die Krieg aufhängen, das ist mir schwer. Aber da gehst du beweisen, dass du auch ein Staatsmann bist. Und ich wiederhole, also die Geschichte frisch schreiben, wie den Herr Trump sie gemacht hat, für zu sagen, dass die Amerikaner, dass die Russen bald Topfer sind von den Ukrainer, als einfach faktisch falsch und das kann ich noch nicht stolz. Mhm. Herr Böttel, also, es geht Schlag auf Schlag, das vorhin dünnstig hat sich ja ein US und eine russische Delegation mit dem US-Außenminister Rubio und seinem russischen Homolog Lavrov zu Riyadh aus Saudi-Arabien getroffen. Ziel war dann du eben den Terrain zu präparieren für die Relationen zwischen beiden Mächten zu retablieren, aber das ist schon noch ein großes Moment, aber auch eben für den Frieden an der Ukraine, wie der soll ausgesehen, für das zu präparieren. Herr Böttel, was weiß ich, was der Friedensplan so wie eben du hast also schon vorstellen, mit Russland zusammen, die Ukraine muss Krim an den Osten von Donbass, die Region am Osten, in Russland auftreten und nicht der NATO beitreten. Mit Russland müsste sich dann ein bisschen zurück sein, par rapport zur Front, wie es aktuell ist, als das, wie Sie sich vorstellen. Entschuldigung, ich habe viel darüber gesagt, dass ich Gespräche habe mit dem Mengen und dem anderen schon für bald 3 Jahre. Wir kommen nur seit dem Punkt zurück. Du kommst auf den Punkt zurück, wo wir für 3 Jahre diskutiert haben. Bei einem Punkt, das wird Krimi. Krimi gibt Russisch gehen. Und da wurde dann jetzt Lugansk, da wollten die Russen, dass das Russisch soll gehen. Die Ukrainer wollten, dass das Ukrainisch soll bleiben. Ich schwätze nicht gerne aus Gesprächen, die ich mit dem einen und dem anderen hatte. Aber da worin, auf dem Punkt, also selbstverständlich, mehr Putin sind Konditionen, wo für das kein Friedensgespräche können stattfinden, als dass die Ukrainer hier Verfassung sollten ändern, für das Krimi Russisch soll gehen. Und dass auch Donetsk, Lugansk auch soll Russisch gehen. gehen für Ukraine wo sehr verständlich nicht mehr, dass so lange große Truppen im Boden wären für irgend Apps können zu diskutieren. Das ist für Chicken an den Eck an lo dass sie mengen Donetsk an Lugansk an das ist eine Violation der Territoire, also wirklich das ist eine Violation international vom Recht, an dem in einfach Territoire wäschelt, ist inakzeptabel, dass du ein Referendum organisiert geht. Dann hat doch Gespräche mit Zelensky drüber. Denn Präsident Zelensky so demolst mit einem Referendum, ich kann kein Referendum im Moment organisieren, ich das Krieg, und zweitens von kein Ukrainer mit. Trotzdem sind sie alle verdrieben. Das heißt, das tut noch selbst, weil ich keine Plange vielleicht an 10 oder 15 Jahren von der Lo. Und das bleibt um dich, und du trotzdem nur noch so Sanktionen musst du fort, wir können die weiter Gespräche ran zu kommen, an ein schönes Gefühl, wohin du hätt vielleicht können eine Lösung finden, die akzeptabel gewesen für D2, als lo mit der Position von Präsident Trump nächste und wackeln kommen, weil gewischt, als nicht mehr 50-50, dass 90% für die Russen und 10% für die Ukrainer, nur denen Hunderten, Tausende, wenn nicht Millionen Deutsche, können die Ukraine eine Woche nicht so und das nicht geschieht. Das tut eine Position, die ihn hat, pro Woche nur im Krieg. Das wird so viel geschieht, für einfach einen Darm zu machen und zu so, nein, das ist nicht so schlimm, was die Russen alles umgedeutet haben. Und ich verstehe noch die Ukraine, dass sie so, nein, wir können eine Woche nicht humiliert gehen. Dann kann aber auch nicht über die Ukraine dissidiert gehen, so wie ich viel gesagt habe. Und ohne die Ukraine, das ist jetzt eigentlich über Frankreich, Berlin, Paris, wo wir zusammenkommen, dann über Zukunft, wird wie Lützburg soll der ausgesehen. Ja, also das, ist ja. Noch, das ist an der Geschichte gehen. Wenn ich trete, guckt von London oder von Wien, aber ey, die Zeiten sind rüber. Das Argument von der Trump-Regierung, aber auch schon zu einer Zeit von Ungarn, notamment, aber auch vom ADR-Europadeputat Ferner Kartei, ist, dass der Krieg aber trotzdem verloren. Also, ist es realistisch zu meinen, dass irgendwie auch mit US-Unterstützung die Ukraine kennt die Territoiren zurückkriegen, die natürlich gesagt, Leute, sie verdrängt gehen. Also wie soll das? Also tun? Die drei Länder oder Administrationen zitiert, die nicht gerade Referenzen sind im Moment für eine Analyse objektiv. Ja, nö, so, weder Herr Orban, nach Herr Kartäuser, nach der Administration Trump sind die, die im Moment eine objektive Meinung haben zu dem Doten, zu der Dota-Situation. Am Moment ist ein Krieg, der provoziert gehen als von den Russen. Es kann aber nicht sein, dass ihr da seht, okay, mit dem Territoire ist da mal fort, weil dann auch noch nach zwei von Impunität werden noch nach so einer Russen sind und schuldig. Die Ukrainer sind schuldig, Remuppa, die Russen sind nun schuldig, die Ukrainer müssen selber dafür abkommen. Hier ist wirklich, die Leute, die Krieger provozieren, und das nicht nehmen du, haben eine Responsabilität, wenn ihr alles platt macht in einem Land. Also viel Schuld und nicht, da sind dafür auch responsabel. Wir werden in der nächsten Stunde pummel hören, wie trotzdem eben Trump-Administration an Russland sich ja viele Sachen einziehen, wie schenkt auch ideologisch, mir auch den Trump hat ja die letzte Woche pummel gesagt, die Welt Grönland vielleicht kaufen oder anholen, Panama an, das ist ja dann, das pass eben über den End. Ja, man tut dann auch vergiss. Der Golf, die Mexik gönnt nicht mehr. Gaza soll ein Plage entstehen. Also ich kann nicht so abzählen. Alles ja. Wird gesucht. Das soll man auch nicht hyperreagieren. Ich meine, Herr Trump hat den viel reagiert, aber mir alle können hyperreagieren. Also das ist auch eine Gritzprovokation beim Trump. Dabei, das schenkt auch zu gut, weil wir sprangen direkt drauf. Heinz, du wäre doch gut, wenn wir die Luft holen. Also nein, komm, wir reagieren nicht direkt. Das tut dann heute Monis, als wäre ich besonders, dass wir sind wenn ich den nicht Premierminister sind, dann scheren ein Teil von meinem Territoire geht einfach nur mal Waschkohl, weil ich den einfach scheif habe. Was gibt es da machen, sowieso, wenn das ging machen? Gibt man so, nein, wenn man nicht, wenn ich lese, wenn sie das machen, dann so mal, ah, oh, das ist der Base. Was gibt man dann da machen? Das Problem ist, wir sind limitiert an unserem Meier. Weil wir auch eine Einstimmigkeit brauchen an der EU, an die haben wir auch nicht. Ich bleibe noch ein bisschen jemand darüber nachgehen, über die Frage von der EU aus. Aber die EU war eben noch nicht dabei bei den Gesprächen zwischen Washington und Moskau. Und ich bleibe nur eben bei der Frage vom Friedensplan für die Ukraine. Die Trump-Regierung hat ja auch den justen Büro der Keith Kellogg auf Kiew bei den Präsident Zelensky geschickt. Dann hat aus dem Bodenschatz von der Ukraine gegangen, Rare Earth, Seelenerd, der 5% von der Reserve von der Erde wären da. Nicht alles unbedingt exportabel, aber da gehen wir nicht an den Detail ran. Du hast einfach versprechen weiter Unterstützung, just wenn die Ukraine 50% von den Ressourcen der USA garantiert. Wie nennt ihr das Chantage oder sogar Extorsion? Wir wissen, dass wir beim Herrn Trump ganz viel Transaktionelles kriegen, aber beim Herrn Trump geht es ganz einfach, wenn es gerne etwas hat, muss man etwas gehen. Hier geht es just nicht, dass ihr ihm seht, hey, du gehst mal das, sonst lassen dich platt machen. Hier geht es darum, dass an Sini Vazic, dass, wenn sie, an der Tür hier, der Präsident Zelensky gesagt, wenn sie sicher jetzt garantieren, die Verkrieg von Amerikanern können darüber diskutieren, dafür noch den nächsten Deal refusiert, dafür vielleicht auch die Reaktionen von Präsident Trump, weil man wissen ja, dass er dann aber da getauft war und dann eben auch nicht reagiert hat. Aber ich bleibe in der Meinung, dass es wichtig ist, dass sie da sind der Ukrainer die garantiert diese auch auch brauchen an die die Sicherheit garantiert die Amerikaner können hin die gehen aber wenn das dann nur aus dass die Amerikaner und die Ukrainer sich eins gehen sich eins gehen über Ressourcen dann hast du den Deal zwischen Ukrainer und Amerikaner mich so just dir wenn das Land das am Krieg los seit drei Jahre sie brauchen noch Ressourcen für nichts abgebaut zu gehen ich zitiere nicht nur ich für ein paar Minuten aber bitte wenn das paar Bayern nach wert das da war Lotto USA so und okay mir helfen finde ich die das Ressourcen und dann ein paar Jahre da so gummisei also unsere boffene aber nicht ist ja nicht den du unterschreibst das muss die wissen den du unterschreibst mir ich kann nicht wissen dass die Papa ja über den Ukrainer mit den Russen unterschrieben hat haut dem Außenminister da kann ich gesehen nur nicht mehr wert mir kann in den USA da vertrauen nach mit Trump oder wir wissen nicht da vier Jahre ist denn Steve Bannon frühere Büro da du vom Trump der so ja soll er dann 20 noch weiter machen dann Weiß ich auch nicht, wo an Amerika Tracy geht. Du gehst ja auch all da, bei just New York Times zu lesen, da geht drum, du, ein Pürsch gemein. Ich gesagt, die Prävisibilität als Regel, wenn die Amerikaner und Ukrainer sich eins gehen an die Garantien hin, dann ist das vis-à-vis von den Ukrainern, ich hoffe, das ist selbstverständlich, weil es geht auch im Volk. Es geht im ukrainischen Volk, dass wenn der amerikanische Präsident eine Sicherheit garantiert, wie sie vom ukrainischen Volk, dass ich auch bewusst ist, dass das für eine Responsabilität auch als an, nicht der Moniseinke aufsteht, an der Mutz, dann da sieht halt Ukrainer, die, die will man nicht mehr. Also mit aller Koch, Herr Aulner, so viel wert wie ein paar Bayer. Ich kann Geschichte aus voller Akkore, wo ihn für Friede gesucht hat, wo ihn für Akkore gesucht hat, die Haut am Anfang just nach an den Museen ausgestattet. Das rassuriert nicht mehr. Nee, mit das aber. Die Realität hat das uns geschickt. Was für dir, ich weiß nicht, wie viel Informationen dir vielleicht mehr hat, eben über die Ressourcen an der Ukraine. Sind das Bodenschatz, die dann eventuell, aber dann, wann dann aber ein Akkore ging mit den USA oder bon, Russland hat sich auch schon ein Deal geholt, musst du dann einfach nur gucken, dann du nur die Ressourcen von die Informationen, also die Informationen, die schön sind, die an der Presse sind, natürlich, dass ich da do, gebraucht wird für Batterien oder auch eben für Chippen zu machen, dass das eben Ressourcen sind, die die Amerikaner brauchen, so wie die anderen Länder auch. Also die kriegen genug, nie genug. Das, sie brauchen der so viele Fall, an die, die gesagt haben, du, an der Ukraine können wir das kriegen. Aber ich würde nicht so eine Schwache nehmen, ich wiederhole, was ich wieder gesagt habe, Herr Trump als ein transaktioneller Mensch, den Wert, alkeis von Neppes will gehen, muss Neppes kriegen. Aber eine Transaktion, die auch wie Techte zu Riyadh an der Hauptstadt von Saudi-Arabien diskutiert wird, zwischen den Amerikanern und den Russen, als Taktis. Was ist das? Nein. Geheimdienst, also Geheimdienst. Ah, ist nicht mir responsabel für das Geheimdienst, ich vor der 10 Jahre lang mich lohnt. Ich hätte dir gar keine Infos dann, oder du siehst ja Kontakt mit dem Premier. Die ja, aber die Woche nicht, das muss stehen, ein Fehler. Oder dass die klassifiziert hat. Ja, ich muss aber froh, aber ich hatte nur gerne hören, dass du mich weißt, mir nicht kannst. Nee, aber wenn ich mich weiß, dann gebe ich sowieso auch nicht so, mir weiß ich nicht. Ja, bitte. Ihre Freund, den französischen Präsident Macron, den wird ja dann das Vorhaben der EU-Leaderin und nicht EU-Leaderin, wie die von Kanada, Norwegen, noch nach Island, dann EU-NATO-Vertreter zu Paris empfangen, als erstes mal die Groß. Dann noch jeder rein, den US-Präsident, den empfängt auch nächste Woche. Aber der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer, also endlich kriegt die EU ein bisschen abs Matze schwätzen. Den Trump hat dann aber auch schon rum deklariert, dass Frankreich und Großbritannien hat den Eich gemacht, für den Krieg an der Ukraine zu stoppen. Kann ich sich überhaupt erwarten von den Treffen von Trump, mit Starmer, mit Macron? Herr Aulner, ich wiederhole nicht, die nächsten vier Jahre, Ihr Blutdruck wird viel Madalieven, viel leiden über Tweeten vom amerikanischen Präsidenten. Er hat reagiert, wir sollen uns nicht alle exzitieren, wir sollen. Ich meine, dass hei Raubehallen vielleicht ein stärkt kann sein, an dem man es nicht kriegen lässt. An dem man Raubehallen, an dem man überlegen, auf ihren allem zusammenhält. Ich meine, dass ein Zusammenhalt an der EU, wenn man zu 27 gemeinsam Positionen haben, wenn man zu 27 auch ein gemeinsam Antwort tun, die größte Stärke. Also wenn man alle Kriegers aus der Hüfte schießen, dann sieht man, seine Position sieht zu einem Tweet an Apps, dann fuhr man falsch. Und dass den englischen, also den britischen, an den französischen Präsident nächste Woche empfangen gehen, als jo, geht ja in die richtige Richtung, dass einfach Gespräche können stattfinden und sind überzeugt, dass nun in den Gesprächen schon vielleicht einen gewissen, vielleicht so einen ganz Raum, ein bisschen mehr Kalm auf verschiedenen Dossiers hinkommen. Also vielleicht Rotschläge dann vom früheren EU-Kommissionspräsident Juncker gelesen, wie soll man mit Trump umgehen, weil du ja gesagt hast, das ist transaktionell. Europa muss sich das anbieten oder drohen, mit menacieren mit etwas, für das immer Tim Fero könnte, aber immer, wie gesagt, am Respekt, wie den Herr Juncker sagt. Also, der Fett geht anbieten oder sanktionieren. Also das Problem, was wir sehen an dieser Situation, dass man oder muss gucken, dass man etwas Konstruktives kann. Mensch, hat das Polen gesagt. Denn Herr Trump als eine Person, für zu resümieren, wenn das zu schwer ist, dann ist er nicht. Er frisst den Job. Also, sieht er fort. Wenn er nicht negozieren, dann bringt er nicht hin. Anfang als das Beste, dass er keinen Appetit dabei hat. Das heißt, dass ich gucke, dass sein Appetit mich klängt. Ich will nicht so, dass er ein Regime soll kriegen. Also, dass er einfach keine Lust hat, ob das, was er meint. Und das stärkt, und stärkt das dann, indem er oder Lust hat, ob er besanscht ist, oder den Platz, den er will, den er will, den anderen Platz kann anbieten. Oder dass er muss so, wenn es vielleicht dort ist, dann verdienen ich den Appetit. Oder mir geht Kollege mit China, weil sie will sich gehen, China ja, konzentrieren. Ich weiß ja, nicht. Ich fand den Zollin. Ja, nee, das Problem ist, Zollin nicht nur Achsen denken, an dem ich sehe, wenn die Amerikaner nur mit Eisrosen sind, dann gehen wir bei den Chinesen. Europa muss für uns alle mal allein stark sein. Und Zollin abhalten zu meinen, dass sie immer, müssen wir einem anderen gucken, für ein gewisses Gewicht zu tun. Wir sind wirtschaftlich, wir sind ökonomisch, wir sind finanziell einer von den stärksten Akteuren auf der Welt, war nicht die stärksten, aber wir sind rein so, wir haben Gefühl, wir wären so kleine Poischisch an irgendeinem Eck. Und da finde ich, Mensch, es ist wichtig, dass wenn wir Solidarität und wenn wir zusammenhalten, wir beweisen können, dass Europa eben auch etwas stärker ist, als etwas, was Poischisch und nicht eben ja. Die Luft, die paar Plüm, den Heinz dort gefühlt hat, dass ihn als Bild geht. Ja. Da muss man auch mal den Spruch schwätzen, da muss man auch als ein Katro stellen. Am Moment, über den Funktionament von der Kommission und auch vom Präsident vom Conseil. Weil wir nennen den Präsident vom Conseil, aber für was man nicht denken, Präsident von Europa für zu vertreten. Auch in der Schweiz von der Außenpolitik, den dann etwas kennt sie, wo ihn dann zum Beispiel nicht in Europa wählen, auch da ein Zweitstimme kennt. Das ist das Problem Leadership. Ja, mit dem Leadership. Und das ist das Problem an Europa. Wen hört wird? Als Antonio Costa, als Kaya Callas, als Ursula von der Leyen, sind 27 Regierungschefin. An der Kommissar. Genau, unser Leadership fehlt von Amerika. Die Schweiz schon eine halbe Stunde vom Herrn Trump, von dem er sieht, dann zieht er sich vor ihn, wenn nach China oder wenn nach Russland Präsident etwas sieht, dann zieht er sich vor ihn. Und in Europa, Frieden sich da verdächt, wie kann etwas so und er etwas sieht, aber wenn er etwas gesagt hat, töten die von der Zone und hätten dann am 27 Länder gesagt. Ja, da sind wir am Moment. Ja, wenn Tardo Parkent wird löschen, dann sind die Atommächte, die nachher bei uns im Westen löschen, Teil vom Kontinent, geht die Matt keine Schweiz, Großbritannien, nach Frankreich. Aber ich wollte eben noch kurz für aufzuschließen, bisschen, also ich probiere. Den Friedensplan für die Ukraine etc. Also du gehst auch hier zu den europäischen Friedenstruppen, die sollen dann die Ukraine gehen. Und du siehst Moskau zum Beispiel dann aber irgendwie. Nein, den Trump, den hat das aber gerne an, wie wird von der Reunion zu Paris rausgesichert, dass wir zu frei für darüber zu schwätzen, so auch unser Premier, der britische Premier an anderen Staaten, die sollten aber wäre bereit, das zu machen. Also, wenn man selber von internationalem Recht, für mich, wenn ich die Bodenstruppe schickt, da soll noch ein Mandat tun. Und sollen ein Mandat kriegen von einem Sicherheitsrat oder von irgendeinem, aber das geht schwer. Weil wir da auch ein System aufgebaut sind am Zweiten Weltkrieg, wo am Anfang, das soll ich nicht vergessen, der Sicherheitsrat zu New York, waren am Anfang die permanent fünf, waren Garanten für Frieden. China, Russland, Amerika, Frankreich und Großbritannien waren die Länder, die da waren für den Frieden. Für den Frieden. Und heute gucken wir, heute sind nicht. Oder die Krieg provozieren oder Branche, also das sind nicht Blühle. Die am Anfang permanent von der UNO zu sehen, das ist nicht ein Privileg, das ist eine Responsabilität. Und die habe ich Gefühl, wir vergessen gehen. Und am Anfang, wenn ich die Friedenstruppen will checken, wäre für mich am Mengen an, das wichtig, dass ich eine Resolution habe, die in kein Ton auf internationalem Niveau, wo ich das von ich von internationalem Recht schwätze. Und das ist das, was ich gebe, auf jeden Fall präkonisieren. Solange die nicht hört, ist für mich verfreut, darüber zu schwätzen. Der Premier Luc Frieden, der sagt nur, wie sie da Melisee heute schlägt, Stund von Europa. Da sind wir eben, fängt man auch nicht froh von der Zukunft von Europa zu schwätzen an ihre Rolle. Allerdings lebt ihn aber auch an der Sorte, dass irgendwie nach der Runde, dass du hast, die EU und die Ukraine nicht werden fallen lassen, weil sie keine Ahnung hätten, dass Russland gewinnt. Das klingt trotzdem naiv, wie gesagt, wir hatten das schon ein paar Mal geschnitten, noch von Tuasalo garantiert kriegt, was bei dem Schatz oder am UNO-Sicherheitsrat oder Tuasalo, die eine neue Resolution bei der UNO deposiert, wo sie sagen, dass Russland mit einem Aggressor ist. Und Moskau begrüßt das natürlich. Also nicht wirklich naiv, irgendwie ob Amerika zu zählen muss ich nicht so und wir müssen komplett ohne sie können fahren. Nee, wir müssen wirklich so lange nach Hoffnung haben, wir können weiter zu schaffen gucken, so nach Bord zu holen. Ich meine, dass verschiedene Leute am nächsten hätten und sagen, Administration, dass wir hingehen, so, nein, Klipper da ist, wir wollen nicht mehr die Stadien und mit das wir eigentlich auch ein Fehler, wir sollen gucken, wo wir noch gemeinsam einen Hund für die wir hinten zusammen zu fahren. Wir tatsächlich haben wir zu New York nach gestern einen Text gekriegt und dann habe ich mit den Diplomaten zu New York nach weiter geschafft, den Banker, weil du hast den dritten Kriegstag von der Ukraine. Dritte Jurestag. Dritten Jurestag vom Krieg und du hast einen Text kommen von den Ukrainer, den noch von der EU gedenkt, also von ganz, ganz vielen Ländern kooperiert genannt. Aber wo am Fong lo Amerika einen neuen Text gemacht hat, wo am Fong am Text nicht klar ist, wie wen aggressiert hat, und Russen haben auch den Zynismus, ein Amendment zu machen, für dran zu schreiben, dass wichtig ist, die Truths, also die zu gucken, wo die Kosen vom Krieg kommen, sie natürlich für am Fong in Ukraine schuld zu gehen. Also wenn wir da matt machen, dann schreiben wir matt, dass ich mir komplett am Anfang von einer Geschichtsverfälschung an. Da müssen wir bleiben bei der Meinung, dass ich muss gucken, die Amerikaner auch zu resonieren. Mit geht schwer. Geht schwer. Also ich bin mir das bewusst. Ich verstehe die, die schon flammen, die doch keine Lust mehr nur zu gucken. Die geben am nächsten Mal der Faust auf den Tisch. Das ist das, was den menschlich auch als erste Reaktion hat. Aber dann nur, wenn ich überlege, am Moment ist Europa nicht stark genug, so ich an unsere Position, an unsere Akten, wir können zu so lösen, wir die allein können desideren. Wir brauchen Partner, wir sollen für alle einstärken, wir brauchen noch nach weiter Partner. Und einfach wollen so, und wir wollen mit Amerika die nächsten 4 Jahre nächstes zu dienen und geschwäher. Aber wir rauspicken, mit wem wir noch wollen schaffen, das geht doch schwer. Ja, du hast auch in der Ukraine am Kampf gegen Russland an der letzten Runde am meisten unterstützt, wenn in aber all die EU-Staaten zusammenhält, ganz EU. Was mei? Dann also effektiv mehr, genau. Aber trotzdem, wenn den Zelensky, also den ukrainischen Präsidenten, nicht mit den USA eins geht, wie gesagt, kann die EU dann zum Beispiel den finanziellen und materiellen Effort für die Ukraine verdoppeln? Das, weil ich muss aufpassen, weil die von Amerika und EU geschwärmt, mit das auch nach Kanada, das Japan, das Korea, das Australien. Es sind ganz, ganz viele Länder, die auch der Ukraine geholfen haben. Und das, weil ich muss hoffen, wann das der Fall wäre, wann hypothetisch in diesem Fall wird, dass die Amerikaner geben, ob das einen Domino-Effekt kriegen. Und du kannst mir vorstellen, dass auch in der EU lange Diskussionen wird geben, wenn du Banker da, dann alles muss verdoppelt gehen. Und du wirst, dass auch die Idee kommen, dass verschiedene Leute, für, ob ich nicht mehr seine Kriegssteuer aufhören, du sind auch der Meinung, dass die Last Sarah, die soll machen. Ich soll gucken, wie ihn am Fong zusammen mit den Mäuern, die ihn hört, mit den Leuten, mit den Ländern, die noch solidarisch sind, weiter kann schaffen. Und ich gebe die Hoffnung nicht, ob das aber die Ukraine und Amerika dann nur gemeinsam miteinander kommen. Ich bin vielleicht zu größten Optimist, Herr Olner. Meinte ich, also Konzept von den Außenministern, ich hoffe, die sind optimistisch, dass mit Ungarn vielleicht auf Führung kommt, weil die wollen weiter Teile blockieren. Das ist zum Beispiel eh von den Punkten, mehr wir haben einen Rutsch, wir sprechen von der Ukraine, eine halbe Stunde mit Israel, Palästina, das ist noch immer ganz kritisch, zwischen Kongo und Rwanda, also ganz, ganz brenzlig, also die Konfliktpotenziale weltweit überall an. Wir werden über all die Punkte zusammen diskutieren, wir sehen, fangen die Sonne auf und dünn, du manierst mit dem Responsablen nach von der UNRWA, über den Palästina hilft, können wir für die Flüchtlinge mit dem Sigrid Kerk und das ist so ein Nuven, das ist ein gefülltes Programm, international als Situation einfach ein kompliziert, ich will bei so ein Verfahren und du hast die Bewicht, dass sie noch eine kahle Kappe behält und nicht direkt ob alles springt und überreagiert mehr. Aber vom Timing her als vielleicht mindestens zu frei, muss ich nach aber aufwerten, dann wird am Endeffekt tatsächlich du als Alu desideren mit der Ukraine. Von mir Mensch zusammenkommen, viel zu so, und dass wir nicht mehr wollen mit den Amerikanern zusammen schaffen als EU-Außenminister, Mensch, wir nicht das richtig zeichnen. Mir für einfach zu so, dass wir weiter solidarisch mit der Ukraine bleiben, dass wir der Meinung sind, dass es aber in Aggressor geht, dass Russland, dass weiter die Unterstützung für die Ukraine muss bestehen bleiben. Wir sollen aufhören mit verschiedenen Punkten, die ich sehe, kritisiert, gehen noch heute zu Lützburg, weil ich mir erlaubt habe zu so, dass für mich die Ukraine an der NATO. Das kann, für mich nichts froh. Einmal gesehen, ich antizipiere, Herr Olner, ich gesehen bei Ihnen am Kap. Das ist sind dafür kritisiert. Ich bin der Meinung, dass Haut, das Land, wo Krieg ist, kein Platz an der NATO hört. Haut. Das will nicht heißen, dass er findet, wo der Rand 10 Jahre. Ich weiß aber pertinent, dass wir all 6 Monate drüber schwätzen, ob die Ukraine soll an NATO kommen. Am Moment ist es just urlisch feierst. Am Moment sind sie nicht. Ich bin gar nicht urlisch, ob die Feier die ganze Zeit. Das ist alles nicht die EU. Mir reagieren. Nee, ich schon lange Gespräche schon mit dem ukrainischen Präsidenten gehabt und noch mit dem Premierminister. Ich habe ihnen gesagt, selber, also, wann das ja so pressiert gewesen wäre. Ich will just sagen, dass vorher Donald Trump und Joe Biden 4 Jahre Präsident war. Wenn ich ja gehört hätte, dass die Ukraine an NATO kommen wäre, da wäre das geschieht. Okay? Das ist das Erste, was ich nicht sollte vergessen. 4 Jahre lang. Wir hatten Puss von mir, dann hätte Joe Biden keine Sohn, die Ukraine geht morgen von der NATO. Das nicht geschieht. Geschieht zwar auch nicht von heute auf morgen. Mit hat aber, das ist aber ein politisches Signal. Es will kein, solange die Ukraine am Krieg ist. Weil selber den Artikel 5 sieht dann, dass wir Truppen müssen schicken. Und ich bin gespannt, wen als Asian an Truppen schickt. Mit der Frieden hat aber eben anders das ausgedrückt, wie der Dovin 2 auch die Krieg. Ja, ich bleibe bei der Meinung, dass am Moment, denn Herr Frieden, als, die sieht einfach, dass der nur eine Zukunft kann sein, ist so, dass eine von den Präkonditionen ist, dass selbstverständlich kein Krieg ist und wir zusammen darüber diskutiert. Aber wir sind als eins, dass selbstverständlich der Krieg die Kondition ist, dass der Krieg muss abhalten und gelebt wird. Probier den immer, dass mehr Frieden an mir Zwist zu sich. Ja, mit Gott klingt, wie wenn dir durchgesagt hat, Gentieren. Nee, gut nicht. Wir wollen am Anfang alles wie eine Meinung. Ja. Und geht nicht im Durchsetzen. Ich habe die Chance, dass ich mit einem Premierminister einen permanenten Kontakt tun, dass wir alles echangieren. Und dass du gemeint gehen, dass dann noch, ich will nie, dass die Ukraine gif, an NATO kommen. Nicht, dass das gesagt habe. Ich habe gesagt, dass das am Moment just Ölisch auf Feier ist. Und dass es doch Provokation ist. Und dass es auch riskiert, dann noch nach Ölisch auf Feier zu setzen. Aber sie müssen aber die Perspektive können kriegen, bis Frieden da ist, dass wir das können tun. Und wie gesagt, zwischen dem Herrn Frieden und mir und noch den anderen Regierungsmembern ist wirklich eine Chance, dass wir auch noch draußen Englin haben. Und ich muss sagen, dass das nicht lange Streitgespräche sind, sondern im Konträr freundliche Gespräche, wo wir meistens nur 2 Minuten nicht feststellen, dass wir schon eins während Erdgespräche gefangen haben. Wunderbar, und dann sieht euch auch bestimmt eins darüber, dass den Premier, den ich letzte Freude auch schon gesagt habe, wir müssen uns mental darüber stellen, dass die Defense, die Ausgaben für die Defense nicht schon so 2% vom RNB, vom nationalen Reichtum, also werden müssen klammen, die Hauspaarport zu vier um Krieg oder Haut nach, die war desidiert, eben die 2% los soll, eben nicht da, ob 3% vom RNB gehen, mindestens bis Jahr 2030. Wie gesagt, das ist ja ein Verteidigungsminister, der Parteikollegin Jürgen Backes bestimmt dann Einzelo. Mental kannst du nicht. Mental kannst du nicht. Wenn man als mental muss man denken, dass das eine von den Pisten aus, die Werte kommen. Im Moment wird kein engagiert. Also 3%. Zeit für Pisten. Also Zeit für Pisten nach, wie die aktuelle Situation. Also am Moment haben wir als engagiert, bis 2030 auf 2% zu kommen. Wir sehen, dass man nach Druck kommen muss. Gucken, wir haben eine Armee von 1000 Leuten. Sollen abhalten zu Menge. Wir hatten eine Armee von zwischen Tausenden und Tausenden von Leuten. Und am Moment zu Lützburg, von mir, außer mit den Satelliten, haben wir nicht, wo wir auch können, die meist kaufen wir dann hier Material an, kaufen hier Armee Material, aber ja, ist als reicht Land, klingt mir aber reicht Land, könnte man ja partizipieren bei der ja, mit der Aulner, das heißt, ja, ja, von so, Mission, das ist kein Fan von ja, Tisch gelebt, ja, Herr Aulner, wenn Eget, wenn Eget, halt die Mikro steht, den auch dir vielleicht, mir ist auch den nie gemerkt, dass in seinem Leben ein bis erklären, dass Verteidigungsdepense wichtig werden, dass man ein bisschen an die Luft schrauben, sind nicht das. Ich habe nie drüber gelebt. Es sind rausgehend auf Frieden. Ich habe wirklich nicht gemerkt, mit tatsächlich muss man so heischen. Aber, Herr Aulner, ist einfach nicht mehr dumm wie die anderen. Wenn ich noch 2% oder 3% muss gehen, dann kann ich aber seine eigene Sache kaufen, kann ich sein Material kaufen, kann ich die so eine Retour-Ökonomie kaufen, kann ich Leute ausstellen, Industrie, aber überall an Europa gibt es auch noch Produzenten, an der Belgien gibt es Produzenten, an Deutschland gibt es Produzenten, an Frankreich gibt es Produzenten, an Spanien. Und ich könnte nach Licht weiterführen von all denen, die aber an der Sicherheitsindustrie sind. Bei uns heißt das, wenn die so, wir sollen da solidarisch sind, nehmen wir ein Checkbuch, holen wir ein Checkbuch raus und da gehen wir hin und zu und dann sollen sie kaufen, was sie los tun. Als Reichsland, ja, das ist die Klischee. Da kriegen wir reprochiert, sie der Reichsland, dann holt Checkbuch raus und dann kauft man, schläft wir die anderen an. Nee, es ist dann gegangen zu gucken, wie man zum Beispiel können mit der SS, wie man können Material, auch wie man können zum Beispiel auch vielleicht den oder den anderen in der Recherche will investieren, halt zu Lützburg können etablieren, dass man auch Retour-Ökonomie können. Ich bin der Meinung, dass man nicht so mehr dumm sein wie all die anderen. Also die dänische Premierminister Schmette Frederiksen, Sozialdemokratin, die so kauft, Problem von der europäischen Rüstungskette nicht mal aus, dass sie los ist, Zeitmaterial zu kaufen, sich zu koordinieren. Frederiksen sieht, das ist egal und muss sehr gut. Ja. Und nicht das beste Material ist, sondern das zweitbeste. Ich weiß nicht, ob ich kann erinnern. Wir müssen einen Deterrent gehen an, die so Lützburg, wenn ich richtig verstehe, spielt keine Rolle bei der Deterrence. Fried, wir sind ja solidarisch, wir haben 1 Milliarde für die Ukraine an Material, an Hilfen. Also das ist nicht, dass wir nichts machen. Das ist nicht nichts, mehr Misere. Ja, ja. Nachher, all die Länder, die selber produzieren oder der Rotorökonomie können, verstehen, dass die auch gerne Gas gehen. Das hat es als EU. Dann will ich so erinnern, die EU ist ein Stern durch die Kohlen an durch den Stuhl, wo gesagt wird, wir kommen produzieren zu Summen, Sachen, und da kriegen wir auch Erfolgsstorien. Ich gesehen heute zum Beispiel Boeing oder Airbus. Airbus ist auch da, wo europäische Länder gesagt haben, komm, wir bauen etwas zusammen, den Airbus. Heute ist da, steht Airbus nicht schlecht da, wo Boeing es mich schwer hat. Wir bringen es fertig an der EU, an der Federica Mogherini, da sehe ich noch etwas, die wo Außenbruch trägt. Und da sehe ich auch ganz, das sind über 10 Jahre hier. Nach Nom Catherine Ashton. Nom Catherine Ashton. Nicht von Nom Catherine Ashton, aber für Joseph Borrell. Du und mir zusammen ein Plan kriegt, wo gesagt wird, guckt, in Amerika haben sie drei Waffen, drei Helikopteren, drei Fliegeren, drei Panzeren. Und die produzieren sie dann am Mass und da sei Interoperabilität da. Das heißt, ein aus dem Texas kann mit einem aus Florida mit seinem Flieger fliegen, mit seinem Waffe schießen und mit seinem Panzer funktionieren. Weil in Europa haben wir, ich weiß nicht, wie viele Waffen, wie viele Gefährer, wie viele Helikopter etc. etc. Für was denkt man nicht drin, als EU auch eine gemeinsame Sicherheitsindustrie zu schaffen, wo ein Platz der Schittwerin an seinem Eck guckt, sei Benefiz zu haben, gemeinsam Sachen zu machen. Dann wird man schon viel mehr effizient und dann kann man auch eine spanische Zahl dort, mit einer Fleisch, die auch an Dänemark benutzt kann oder an anderen Ländern benutzt kann. Bitte. Das ist 2025, 2014 hast du Krim annektiert, gehen an der Loh. So, die, wir müssen nicht wie gucken. Nee, ich soll für 10 Jahre. Okay. Wo lohnt um dich? Für 10 Jahre lohnt um dich, als gesagt, gehen soll machen. Mit für was das nicht geschieht, weil verschiedene Länder einer ökonomischen Interesse haben wie andere. Die produzieren und selbstverständlich ein Interesse, dass die Produktion in ihrem Land weitergeht. Ich will noch zwei Fragen, Herr Böttel, die ich einfach mal so mal so stellen, weil ich komme nur noch zurückgeben auf Defense. Ich weiß mir, wir haben zuletzt schon die Warehouse Services Agency, WSA und NAMSA, also die NATO Support and Procurement Agency, heißt, als Stelo ist, wie die Zukunft von denen Standorten von der NATO hat zuletzt auch vorgestellt. Hat ihr da irgendwelche Infos? Nee, aber wenn das ist geheim, denke ich, die Infos sind natürlich schon wieder gesagt, die kriege ich nicht mehr. Aber im Moment habe ich keine Info, dass da irgendwie ich denke, vor wer, solange NATO besteht, dann nimmt es. Du hast auch gesagt, sie wollen sich aus der EU desengagieren, die spielen ja eine große Rolle dabei. Ich habe keine Informationen gekriegt, dass das los ist. Es gehören doch nicht Leute, aber die haben schaffen noch den Territorium ja, zu lösen. So, okay. Ich kann nicht schnell zuwenden. Hast du die Informationen dann an der Frau vielleicht, also ob man es zum Deal. Aber ich verstehe, dass da du nicht selbst könnt so vielleicht. Dann aber ob es dort so, da mit der US, mit der neuen US-Regierung ein Gefahr für den Lützburger Finanzplatz besteht. Selbstverständlich. Wenn Sie ein Executive Order holen, wo Sie decidieren, dass etwas gegen den Lützburger Schule kann, das selbstverständlich Reperkussionen haben auf den Finanzplatz. Wie stellen wir es dort dagegen ab? Wie machen wir da Resilienz? Aber wir müssen gucken, dass wir einen starken Finanzplatz haben. Wir wollen den amerikanischen Markt nicht den Menschen, auf dem wir leiert sind. Wir sind verständlich, für den riesigen Impact. Wenn das der Fall wäre, hat das einen Impact für Lützburg. Wir sollen uns bewusst sein, dass die Amerikaner einer Mensch geht nur wie Lützburg. Wenn unser Premierminister Luc Frieden einen Executive Order holen, das hat Pardon, wenn ich das noch so, ne? Oder freiere Premiers, aber wie bitte, ein Executive Order, ich finde das nicht. Reglement. Ja, aber ein Reglement. Ja. Dann hat das einen Impact, den über ja. Die vielleicht bis Thionville oder bis Trier einen Impact hat. Also, ein amerikanischer Präsident, von dem Executive Order hält, dann hat das einen weltweiten Impact. Das ist so. Also du willst, dass die Regierung eben trotzdem sieht, wir wollen College bleiben mit Amerika, weil man eigentlich... Das eh von, kommen Sie auch ehrlich, das eh von Element, Amerika ist nicht eine Provinz von Jürgen Zwölsch. Amerika ist eng Weltmacht und dafür ist es besser, dass ihr mit Amerika guckt, wie ihr kann gemeinsam Länder fangen, wie just Kriegsplatz, also just die Boutique. Letztes Mal komme ich noch bei Defense-Ausgaben. Dann ob 2% mal vom RNB gehen, da sind eigentlich 600-700 Millionen Euro Tür mehr wie low, 3% für das dann nachher. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat schon angekündigt, dass Mauerbarstaaten werden können mehr Schulden machen, wenn es für Defense ist. Jetzt geht auch von Euro-Bonds, also Euro-Schulden. Aber Herr Böttel, ist es da gescheit, mit Schulden das zu machen? Ich kann mich erinnern, dass wir Diskussionen hatten beim Migrationsfonds, dann haben wir beim Covid. Los, auch die Idee, eine gemeinsame Schuld zu machen für die Defense. Ich meine, bei exzeptionellen Situationen kann ich noch exzeptionelle Mesuren überlegen. Mais ich so just das nimmer problematisch aus, weil wir dann nur als EU selber so verschuldet sind, aber streng Regeln für die Länder haben, und selber als Institution dann nur, oder als gemeinsam, weil es geht auch um die Bonität von der EU. Ständig, wo für ein gerade EU geht ein B- an der Notation, an dem ein Gesundheitskriterium geht nicht dahin, das ist ökonomisch ganz unstabil. Also, wir sollen nicht so sehen, für allem, ich hätte vorhin schon am Vierreich gesagt, was er nicht will. Wenn ich kreativ soll sein, gucke, einen Mechanismus zu finden, fand ich nicht opportun. Sollen wir alles diskutieren können? An die größtmögliche Unanimität rund um verschiedene Sachen fanden. Ich warne, just Schuld muss auch nicht zurückbezahlt gehen. Ja, aber also dann, dass die vor dich dahinter wollte stellen, dass das kontinuierliche Situation kann in nur die nächsten Jahre weiter so mal an der nationalen Politik halt zu Lützburg weiter über Kaufkraft, mehr Kaufkraft können schwarz sein oder Kraftkraft man steuern oder mehr Work-Life-Balance. Das ist das Zukunft oder als, wieso denke ja, der Premier, manche freiere Premier, Juncker, die Spaßgesellschaft aus Riva. Also es geht, das Paradigmenwissen an der Politik, wo den Gefühl international, mehr, dass in Avalu, ob ein Kaja Eiseleit sieht, die auf keine Lebensqualität mehr da sind, die wollen nicht mehr frei für können, ob der Abisch oder eben nicht ob der Abisch zu sind, dass in aber auch ein Regiment Pension hat, dass das alles müsste verschwinden. Da werde ich mich aber dagegen streben, ich meine, da sind, das ist just am Moment, gesehen wir, dass man finanziell eben Karten neu gemischt gibt mit Depensen, die nicht geplant wären, weil tatsächlich nur 1 Milliarde, ob ein Kaja muss an Defense rauflesen, also ist das eine neue Depense oder wir bleiben attraktiv. Aktiv an mir kriegen so einen Rand und dann braucht nichts anderen oder muss dann noch bei einem anderen Budget gekürzt gehen. Das ist eben die Realität mit den die internationale Situation, und ich wiederhole nicht, weil ich viel gesagt habe, ich nicht gerne, als eben, dass man als Europäische Union auch militärisch muss eben, das gibt ja die 3D-Diplomatie, noch Defense gehört zu denen 3D an Development an eben Defense als eben eng von den Ideen, wie man, wo man muss eben assistieren. Das habe ich bitte, ja, das selber ein paar gesagt, also wenn ich mir stark Europa will, das Problem ist, die EU sind in der, sind Länder in der Nähe gedehlt, Ungarn, Slowakei, Italien, wo doch an der Aussicht, dann sind Staaten noch intern immer mehr gedehlt, Frankreich, du hast Parlament, Assemblée Nationale an 3 große Blöcke zersplittert und das ist mehr kompliziert wie das. In Deutschland sind nur Bundestagswahlen und ich sage Parenthese, da werde ich dann da mehr Stabilität dann auch in Deutschland nur den Wahlen, wie du zum Beispiel in Frankreich gehofft, die Leute meint. Ich kann schon ein Interview von den Menschen dann antizipieren, es gibt 2 Szenarien erholen. Oder kommen Wagenknecht an die Linke, an die FDP kommen ran, da geht zu 2 nicht mehr eine Majorität durch, da brauchen sie 3 Parteien eine Majorität. Oder verschiedene von den 3 Parteien, die ich zitiert habe, kommen nicht ran, und da bringen sie fertig zu 2 eine Majorität zu holen. Das wird wichtig, dass sie eine Stabilmajorität kriegen. Sie haben zu 3, 4 drin keine Stabilmajorität, dafür ist auch die Regierung gekippt. An Deutschland wird selbstverständlich auch einen Impact nicht mehr für uns als Notbeschland, wir haben auch einen Impact an der EU, und dann nun sind wir, dass du eine Stabilmajorität auch könnt und ich hoffe, dass eine stabile Majorität das rundherum ein demokratisches Programm von der Mitte, also dass ein Sturmer da auch nach identifizieren kann. Und egal wie, wird die Zellonet genannt, die AfD, Drittpartei, Drittextrempartei, eine Rolle spielen, ob man es aus der Opposition heraus, es gibt ein gutes Resultat für rausgesucht, 2. stärkste Kraft am Bundestag. An die EU, die geht, die ich kann nicht so, dass wenn in Deutschland keine starke Majorität rauskommt, auch keine stabile Regierung, der AfD riskiert nichts, keine Nacht zu zählen. Das ist am Ende wirklich von Deutschland, dass sich eins gehen, sehr ein starkes Programm für Deutschland, wo sie eben noch umzugehen, von den Leuten eine Antwort fanden, weil sonst riskiert der AfD noch mehr stark zu sein. Guckt das Resultat auf Frankreich, wo Front National an einer meisten Tour ganz oft vier Bayers an. Also in Frankreich ist eine kokasse Situation, weil sie ein System majoritär an der Tour, den hast du gedacht, für das eben eine starke Majorität könnte, also am Anfang an einem System majoritär an der Tour ein Resultat von einer proportionellen Kritz, an dem 3 Blick rauskommt. Das heißt, das System ändert nichts, wie gesagt, dass die Landschaft gedealt sind. Die Luft von Deutschland geschwärzt. Ich habe gesehen, dass an Österreich das Schlimmste evitiert ging, dass man einen Kickel als Kanzler. Ich hoffe, dass sie auch die Partei von der Mitte sich zusammenfinden, für da auch eine starke Politik. Wenn sie nicht fertig bringen, ob solche von den Leuten eine Antwort zu geben, da gelebt man, dass die FPÖ nächstes Jahr nach mir stark auch an Österreich. Mit Supporter von diesen Parteien gibt es nicht vorwerfen, dass die schon an die Wahlen amischt, an dem es da dazu. Dann, par contre, gibt es ja Kritik wie dann den Elon Musk, den Bruder Kollege vom Trump, der AfD unterstützt, dann J.D. Vance auch wie zu München, was Alice Weidel gesehen hat. Ich habe nicht gesagt, wie ein Partei soll wählen. Das ist eine Zeile besser? Nein. Okay. Ich habe nicht gesagt, wie ein Partei soll wählen. Ich habe nicht gesagt, dass die Leute, die an der Mitte sich müssen treffen, für eine Politik zu machen. Und ich weiß, dass das weder eine AfD noch eine FPÖ als an den Ländern. Das ist nicht, um mir zu diskutieren, wen die Leute zu wählen haben. Ich fand nicht, dass Unstabilität mit den Parteien, die ich zitiert habe, ich kann nicht so wenig nicht gefühlen. Mit wenig wählen, da muss ich nicht an der Armee konzentrieren. An denen, den die wählt, das ist das Problem. Wir haben eine Tendenz, dann nur zu so einen, den dann extrem rät wählt, die Leute falsch. Nein, die nicht zuhören. Wenn da komme ich in einem Antwort und ich gucke, wie die Züge sind, weil wenn er vielleicht einfach der kriegt, dann fehlt nichts mehr, nicht mehr extrem. An Plätze zu verpönen, an zu sagen, die hat Unrecht. Nee, wir sollen gucken, wo die Züge sind und ob die Züge noch eine Antwort. Was tut er dann dazu, dass trotzdem, du hast auch ganz offen, und ich meine, der Milliardär Elon Musk, der AfD, unterstützt. Fandst du nicht opportun? Fand ich nicht opportun. Das ist die Partei, die also Russland unterstützt, die auch. Ja, fand ich nicht opportun. Fand ich nicht gut. Ich fand sowieso, ich weiß auch nicht, was da. Wir noch alle gut am Anfang. Ich habe total rausgehört. Leute, mal gesagt, hey, seht ihr echt dafür Kamala Harris oder für Donald Trump? Ich bin auch nicht froh, wenn ihr mehr seht, für wen hin zu Lützburg, wie wir sollen heute zu Lützburg wählen. Die Leute sind größer und all genug, heute zu Lützburg, für zu wissen, wie sie wählen. So wie die Amerikaner oder die anderen Leute, wo man Resultat zufrieden ist oder nicht, das ist eine andere Sache. Ich fand den so einen Schnitt von außen am Schiff, für sie so wenig wählen. Soll oder nicht. Mhm. Den J.D. Vance, den US-Vizepräsident, hat seine Rede auf der Sicherheitskonferenz in München den letzten Weekend gesagt, Europa hat ein Problem mit der Migration und Meinungsfreiheit ging zurückgehen. Für die Migration hat dazu das Durchsehen, hat die EU ihre Kurse schon geändert und aus mich streng, mir das schenkt dann eben den, der neue US-Regierung nicht durchzugehen, für das als sogenannte Werte alliniert werden, für das Paket darum besser zusammen schaffen. Meint er dann dummer, dass die EU muss nach weiter mit Rietz gehen oder muss mir Nee, wir müssen Regeln haben, die funktionieren. Das kann nicht sein, dass man Leute nicht debattiert kriegt. Ich wiederhole nachher, also ich erinnere mich nachher dran. Und Federica Mogherini, also das sind über 10 Jahre, wo wir gesagt haben, die kriegen heimst du verschiedene Nationalitäten nicht zurück. Wir Länder, die holen hier Leute nicht zurück. Leute, die heute debattiert sind, da so mir hier holen sie von Schrift zurück und sie nö, halt dich. Das bringt man schon als EU fertig. Und dafür wäre ich so froh, wenn wirklich auch auf EU-Niveau gefährdet spricht, dass negoziiert wird, dass wenn man einen Akkord macht mit einem Land, dass sie dann nicht nehmen, die von denen aus Deutschland, Frankreich schulden, weil die mehr Mut tun, für das können aushandeln, aber dann am Nummer von denen 27 wirklich negoziert wird, für das dann auch die Leute zurückholen. Wir brauchen ein Dublin-System, das noch funktioniert. Wir sehen, dass das auch nicht funktioniert. Das heißt, wir regeln, dass gut gemeint, wir brauchen auch Bausegrenzen, die funktionieren. Aber das sind all die Punkte, wenn die bis funktionieren, da kann es auch gehen. Und dann wäre schon vielleicht viel Sorge von den Leuten auch beantwortet. Hm. Meinungsfreiheit, Herr Böttel, der US-Vizepräsident gesagt, der, wie gesagt, der Rückgang davon an Europa. Was soll dir dazu? Ich fand es gut nicht, au contraire, wir gehen als Regeln rein, für das aber auch Fake News nicht Regeln sind. Wenn ihr guckt, was die Ingerenz hat, ist das auch ein Impact von sozialen Medien, als wie Fake News aber bald salonfähig gesehen, dann da gesagt, dass ich dort das wirklich nicht kann unterschreiben, das, was der Vizepräsident sieht, und dass wir au contraire der Meinung sind, dass Meinungsfreiheit wie in Amerika anfangen. Muss da sein, mir das auch Limiten hat. Meine Freiheit halt, ob du wo er auch geht. Weil Meinungsfreiheit in Amerika, da können wir noch diskutieren. Ja, aber das ist ja schrecklich, weil sie erklären, ja verschiedene Mesuren, an denen Freiheit ja so groß muss sein, das muss erlaubt sein, dass ich nicht mehr falsch sagen kann erzählen. Aber für mich geht da auch eine Responsabilität. Dir seid ein Medium. Von dir, egal was, gibt es zählen. Das geht nicht. Könnt Leute vielleicht ganz selig korrigieren. Das gibt nicht. Selbstverständlich. Wir haben nicht. Wir haben eine Online-Reson. Und das ist eben die Obligation, weil faktisch etwas falsch ist, muss ich einfach können. Mich geht tun. Oder dass du aufgeholt wird, oder dass du manns durch Stur könnt, dass es falsch ist. Aber wenn ich am Anfang Jitwere kann diffusieren, weil die Leute sind auch nicht bewusst, heinst du, wir können ja von Like schwätzen, ne, von Klicken und so Sachen, dass die Leute, heinst du, etwas dealen, sich bewusst sind, dass sie dann am Anfang Kompliz sind von einer falschen Anrichtung, oder von Hass und so weiter. Und ob das Hate Speech sind, ob das Fake News sind, das haut es da, absolut. Ich muss aber wirklich bekämpfen, so weit geht. Und dafür regeln mit Grundbasis muss Freiheit können sein, mit Menge Freiheit halt auch da, wo er auch geht. Du hast das auch geschwärt, den Like, du meinst ja bestimmt die Formadärdeputaten Tom Weidisch auf Post, wo drauf stung, LGBTQ müsst vernichtet gehen. Und das ist persönlich getroffen? wisst, das net mei schwa schwul ze sinn, fir mir einfach wann scheet ero wär. Ich net en Moiser wäschen dem gesot hun sie schwul. Haut es der an der Welt weltweit as et enger Minoritéit unzegréieren net einfach, a wann en da gesot krit, dat in am Fung seg Platz weil an der Geschichte eng KZ gewesen wie oder exterminiert ze gin. Das ist, wofür mich mich akzeptieren. Ich kann mich erinnern, ob der Hotel, wie ich mein Coming Out gemacht habe, dass mir dann nur so viel besser gegangen. Auch all den Älteren, die vielleicht Schwierigkeiten haben, zu akzeptieren, dass sie keiner schwul sind, dass nicht alles war. Wir können, wenn ich gucke, wie viele junge Leute sich lieben, weil sie da nicht, nicht eins gehen. Und dann so ein Like auf einen Post für die Gesundheit, die muss vernichtet gehen. Dat deet wéi méi egal, wës dat haut sinn die Schwul, muss sinn die Handikapéiert, iwwer muss sinn die Schwarz, dann Juden, dann irgend die aner, einfach den Antisemitismus, den Hate Speech, also dat muss ich bekämpfen. Selbstverständlich steht et wéi, weil den einfach sich seht, dass den neich verstanet, wës dat. Also Homosexualität, das kei Schwar, Homophobie, also Schwar. Ja. An es sind Intoleranz zu Intoleranz. Das ist wirklich die einzige Intoleranz, die ich auch akzeptieren, dass sie das eben nicht verdreht. Und selbstverständlich, dass beim ADR verschiedene Leute wirklich jetzt aufdriften als eine Realität. Und bislang wird der ADR eine Partei, die noch nicht kommt, an den Rietzen, extrem Rietzen Spektrum total identifizieren. Wir waren so Leute, um ein Kativermuscht kriegen, hoffen, dass man am Schoss versteht, dass auch für sie der Spaß auf eine Richtung sie Partei will bringen. Mhm. War eng neue Qualität krit dann noch dat wat an USA geschie rem no Milliardär an lo Trumper oder Elon Musk segem Hitlergruß Dach vu den Trump is als Präsident inauguriert gouf huet de Steve Bannon den Bruder vum Trump freiere Bruder an Donnerstech also fir gestopp der Conservative Political Action Conference och en Hitlergruß gemach. Ja, die haut den Hitler groß machen, was ab sie wat den hier Agenda ist dat dann ich Martine gif machen. Ich gif sein op Auschwitz bringen. Das op Auschwitz ging, dass er gesehen, dass du wennst dem Hitler, wennst dem Nazi Regime Millionen Leute umbrücht gesehen und sie kein Maschine nicht gemacht und sie Leute nicht gemacht und sie Leute die Zell gucken, da sind das ist all voller Haut, das ist all voller Prothesen, das ist all voller Brille, das ist all voller Wallis. Ich habe alle Trainer an dem, was ich daran denke. Ich weiß es auch, das ist aber nicht meine Agenda von ihnen. Sie wollen nicht mehr gegen Juden gehen. Was wollen sie machen, wenn sie homosexuell, LGBTQ, Frauen rechnen, sie auch die Sachen, die sie besser rausschälen, sie teilen Meinung besser wie der Putin, dass Frauen, wenn sie geschlagen sind, dann ist das legal, wenn der Mann daheim ist. Das werde ich bekämpfen bis mein letzten Atemzug. Also, wenn ich aus der Geschichte nicht gelehrt habe, da soll nicht gerade wieder gucken gehen. Nee, Herr Bettel, die war da wohl auch an der USA das Woche. Und die war noch, notamment bei Oracle, wie die Journalistin Stefanie Margeros vom Landgöster geschrieben hat, verstoppte Chef oder der frühere Chef von Oracle, die Internet verstoppt seine Fantasie für die Massenüberwachung von den Menschen. Und wir können noch führen, teilweise. Von Elon Musk, das geht von Mats von Mekala, wir gehen alle auf den Mars, mit der das verloren. Andererseits, meinst du, das muss eigentlich aber ein bisschen Angst an, die sind aber da bei Oracle, die KI-Sachen. Ja, sie für KI-Sachen gucken, die wissen, dass man im Moment schwach zwischen China und Amerika an für KI haben wir dürfen eine Zucht und nicht verpassen. Ich finde, den Proprietär von Oracle hat ganz fachverlüge Positionen mit Betrieb, also Betrieb, mit dem ich meine, die mich europäisch Länder schaffen, Martine, mit der Tollnetation, dass sie die Meinung davon Patron auch teilt. Das erzähle ich dir mit Ex. Ich habe gefragt, bleib da drauf, bleib da nicht drauf, ich bleib lieber drauf, wir können zu kontestieren, nicht, was da steht, wie dann einfach zu so, ich will nicht gucken, was da geschrieben wird. Bei der KI geht es darum, die Zucht nicht zu verpassen. Wir können selbstverständlich so, wir wollen mit keinem mehr schaffen, wir wollen nicht mit Amerika schaffen, wir wollen nicht mit China schaffen. Und dann sind wir der Dienst Länder in Europa, was mit der künstlichen Intelligenz, wo überhaupt für die Zante, für die Agrikultur, für die Umwelt so viel gebraucht wird, den Zug verpassen. Und das können wir also auch nicht leisten. Wie sieht das, wie die Gefahr, ich kriege das noch schwer ausgedrückt, das sind zusammen, wie gesagt, die Tech- Leute, die KI, die neue Technologie gekoppelt eben an die neuen Ideologien und das, was auf den sozialen Rätseln gemacht wird, Propaganda, die falsche Informationen. Europa wird gedehlt, andere Länder, Töchterländer, dass du Krieg gegen die Liberaldemokratie, den ist am Gang. Dafür brauchen wir auch starke Reglementationen an der EU gegen diese Informationen. Dann, weil das ist ein paar bei eurem Wert. Ja, also wenn wir als Avarie gehen an der EU, dann wissen wir, wie man den RGPR, die ganze Regeln über die Protektion von den Daten, gemacht haben an der EU und die Amerikaner gesagt, das machen wir nicht. haut das dat stand er. Es nie verzecht, dass war mir als gut Regel gin starkregel gin, die am Funge aber kleit och protegéieren, da werd dat och dann no Regel gin, die international überhol gëtt. Also mir brauchen do Kadre legal an den as wichtig an der schaffen auch drin. Bettel schmet kesinn, dat schlo nach viel iwwer Kooperationun schwaze mir leider just nach eng minut méi schmeng, dat et Wüsituun wichte schwmm iwwer de po Sachen iwwer de mag Schw Schwarz se op d'Ukraine konzentriieren troll vun der EU an der Zukunft an schallen dat Demissionun ha an schmeng wetten es leider viel nach dummer der beschaschaftgen. Ich kann op dieser Platz schon so, dat dann an Erdeich am Background Ä Partei Regierungskolleg vun der anderen Partei den CSV Minister den Innenminister Leon Glode Bayer Eisass. Herr Außenminister, Herr Witze, Premier, merci für die Partizipation in dieser Emission. Und ich stehe außen, merci für den Interesse und trotzdem einen schönen Weekend. Merci auch. Dann hat man just, weil ich just die traurige Nachricht durchkriegt vom Tod von John Schumer, dass viele und Christian und seine drei Kinder denken, ich sitze mit John lange an der Chambre. Also, kein Flottmoment, überall mich denke, für alle, aber unsere Familie. Und ich merci für das Gespräch. Aber wie gesagt, das ist keine einfache Situation, wir müssen Optimismus halten, auf jeden Fall zusammenhalten. Und das nicht auf dem europäischen Niveau auch. Ja, das heißt, stärkt ein Land als gewusst, wenn wir zusammengehalten haben. Weil wir wussten, dass wir verschieden sind, dass wir größer, kleiner, älter, junger, Staatsbeamte, Privatbeamte, Litzebäuer, nicht Litzebäuer, Schwuler, Heteroen, alle zusammen immer gehalten haben, das stärkt von diesem Land. Wir dürfen das nicht abgehen. Aber vielleicht kriegt ein Trump-Streit mit Masken. Oh, das wäre doch ein Kerl geschehen. Merci. Merci. Merci.